drei Bands, die die Langsamkeit für sich entdeckt haben, wo ultralangsame Stücke regelrecht zu ihrem Stil gehören. Nach Sold American ganz am Anfang und Missouri eben Low aus den USA. Deren Schlagzeugerin Minnie Parker singt auch und spielt manchmal so gut wie gar nicht, wie bei Days Off aus ihrem Album Secret Name von 1999. Ein richtiger Brocken kommt jetzt, Godspeed You Black Emperor aus Montreal. Live treten sie mit 9 und mehr Musikern auf, 3 Gitarren, 2 Bässe, Streicher, Bläser. Seit 1994 ist die Gruppe zusammen. Vor einigen Monaten erschien das Doppelalbum Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. Auf 2 CDs sind nur 4 Stücke, die allerdings jeweils über 20 Minuten. Lange Instrumentalpassagen bauen sich langsam auf. Dazu Außenaufnahmen, Originaltöne, Geräusche. Bei allem lassen sich die Musiker viel Zeit. Manchmal meditativ, dann wieder wie kurz vor einer Explosion. Nicht immer leichte Kost. Wir hören mal so circa 14-15 Minuten am Stück. Godspeed You Black Emperor.